Clowntheater Lösung. Hier gibt es keine richtige Lösung, aber ich lese dir den Text mit drei Gefühlen als Beispiel vor. Kannst du die Gefühle erraten? Erstens. Padau! Plötzlich fällt Oso Schescho in einen Plümpel. Zweitens. Padau! Plötzlich fällt Oso Schescho in einen Plümpel. Drittens. Padau! Plötzlich fällt Oso Schescho in einen Plümpel. Hast du's erraten? Das war fröhlich, wütend und traurig. Jetzt bist du dran.